Meine vermutlich erste Begegnung mit einem Mafioso. Warmes Rot, voller Tatkraft, in einem intensiven Orange verschwimmend, das Dunkel der Nacht hing noch am Rand des Himmels. Ich fuhr direkt in eine wunderschöne Morgenröte, welch ein Schauspiel, durch das mich die vor mir liegende Autobahn führte. Meine Stimmung war jedoch alles andere als romantisch. Kurz nach 5, müde und trotzdem rasten Fragen durch meinen Kopf. Was würde dieser Tag für mich bringen? Wäre mein kleiner Corsa im Zweifel schnell genug, um vor Verfolgern davonzukommen? War es eine dumme Idee, einem Mann aufzulauern, in dem viele den wichtigsten Mann der Ndrangheta in Baden-Württemberg sahen, mindestens, und über den ich kaum etwas wusste? Der Stadtautobahnring um Rom verschwand hinter mir. Erfahrung mit Mafia-Recherchen hatte ich wenig, und doch war die Entscheidung gefallen. Ich würde zum Flughafen von Bari fahren und auf einen Mafioso warten, der für die Organisation wichtig war, von dem aber niemand genau wusste, wie wichtig. Bekannt war er vor allem als Promi-Wirt. 5 Stunden auf der Autobahn lagen vor mir. Als ich auf die A1 in Richtung Süden einbog, hatte sich die Nacht den Sonnenstrahlen gefügt, ein neuer Tag war angebrochen. Erst einige Monate zuvor, im Herbst 2008, hatte ich mich selbstständig gemacht und war als Reporter nach Rom gezogen. Seit ein paar Monaten recherchierte ich mit Andrea Palladino, einem befreundeten Kollegen, zu Giftmüllgeschäften, auch die Ndrangheta sollte involviert sein. An einem Sommerabend traf ich 2 Kollegen, die Investigativjournalisten Rainer Nübel vom Stern und den Buchautor Jürgen Roth, zu einem Glas Wein. Wir saßen auf der Terrasse ihres Hotels im Zentrum von Rom zwischen Pflanzen an einem Bistrotisch und stellten fest, dass es viele Berührungspunkte zwischen unserer Recherche gab und jener, die Rainer und Jürgen hergeführt hatte. Rainer, damals 50 Jahre alt, kannte ich bereits. Bei dem Treffen führte er den größten Teil der Unterhaltung. Jürgen saß meist still dabei. Wir hatten uns noch nie getroffen und er war dementsprechend zurückhaltend. Ich schaute dem Rauch ihrer Zigaretten nach. Der Zufall hatte uns auf das gleiche Thema gestoßen. Rainer erzählte von einem Treffen mit einer Quelle. Da griff er in eine Schublade und zog einen Stapel Papier heraus. Das ist eine offizielle Liste mit 180 Schiffen. Sie wurden mit radioaktiven und toxischen Abfällen beladen und im Meer versenkt. Wenn ihr die veröffentlicht, könnt ihr sie haben. Die Liste war natürlich streng geheim. Die Geschichte wäre um die Welt gegangen. Doch das Magazin, das Rainer fragte, lehnte ab. Warum, weiß ich nicht. Die Liste ruht bis heute unveröffentlicht in der Schublade, die Schiffe auf dem Meeresgrund und mit ihnen die radioaktive Fracht. Manchmal geht bei Recherchen ein Fenster auf und man muss die Gelegenheit ergreifen, bevor es sich wieder schließt. Ich wusste um die Verdienste der 2 Kollegen. In vielen Berichten hatten sie auf Mafia-Verflechtungen in Deutschland hingewiesen. Jürgen Roth hatte 1993 die enge Freundschaft zwischen Günter Oettinger, damals Vorsitzender der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, und Mario Lottini, damals Mafia-Verdächtiger, enthüllt, passenderweise bei einer Veranstaltung im Stuttgarter Rathaus mit dem Titel »Europa im Griff der Mafia«. Roth löste eine Welle von Berichten aus, viele davon stammten aus Rainers Feder, der sich tief in das Thema einarbeitete. Überall war auf einmal von der sogenannten Pizza-Connection zu hören und zu lesen. Das war mutig. Im Jahr davor, 1992, waren in Palermo die berühmten und beliebten Antimafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino in die Luft gesprengt worden, mit ihrer Eskorte. Vor Rainer und Jürgen hatte ich also großen Respekt, erst recht, weil sie Politiker mit dieser Mafia in Verbindung brachten. Denn die Erfahrung hatte gezeigt, über Verbrecher zu berichten, ist gefährlich. Über Politiker oder Unternehmer zu berichten, die mit Verbrechern kooperieren, noch gefährlicher. Seit den Enthüllungen der beiden von 1993 bis zu unserem Treffen war reichlich Zeit verstrichen. Zuerst hatte sich Stille über Mario Lottini gelegt, dann wurde er wieder als hoffähig angesehen, seine Restaurants in Stuttgart und Umland waren wieder gut besucht. Wochen nach unserem Treffen klingelte mein Telefon. Rainer war dran. Er habe von einer Quelle die Information bekommen, dass Günter Oettinger mit Freunden nach Kalabrien reisen würde, um Mario Lottini auf dessen Ferienanlage zu treffen. Oettinger war seit oder auch trotz der Enthüllung von Jürgen Roth vom Fraktionsvorsitzenden zum Ministerpräsidenten aufgestiegen und stand jetzt im Herbst 2009 vor dem nächsten Schritt auf der Karriereleiter. »Wenn er jetzt einen mutmaßlichen Mafioso trifft, ist das eine Bombengeschichte«, sagte Rainer. Seine Euphorie steckte mich an. 400 Euro hatte ich für die erste Reportage zu meiner Giftmüllrecherche bekommen. Viele Tage Arbeit hatte ich in sie investiert. Die Mieten in Rom waren hoch. Eine große Geschichte zu landen, erschien mir auch aus finanziellen Gründen verlockend. Rainer berichtete, Lutini hole wichtige Gäste stets persönlich vom Flughafen in Bari ab, immerhin 3,5 Stunden mit dem Auto, von dem Ort Mandatoriccio entfernt, wo er seine Ferienanlage direkt am Strand hatte. Ob ich nicht nach Bari fahren könne? Er schärfte mir ein, sofort zu den Carabinieri zu flüchten, falls ich auflöge. Vorsichtshalber beschrieb er mir auch gleich, wo ich sie fände, in einem Kabuff in der Ankunftshalle. Ich solle auf keinen Fall ihm zuliebe fahren, sondern nur, wenn ich wirklich wolle. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob diese Enthüllung tatsächlich für Aufsehen gesorgt hätte. Das Thema Mafia ist vielen Menschen in Deutschland erstaunlich oft egal. Leider. Damals hatte ich keine Zweifel daran. Manchmal empfinde ich eine merkwürdige, vorauseilende Euphorie, noch bevor ich überhaupt die ersten Bausteine zu einer Geschichte recherchiert habe. In meinem Corsa auf dem Weg nach Apulien stellte sie sich einfach nicht ein. Selbst lautes Mitsingen zu Liedern aus dem Radio half nicht. Die ganze Zeit hatte ich präsent, mit wem ich es zu tun bekommen sollte. Schließlich bog ich in Bari in die Straße zum Flughafen ein. Das Auto stellte ich im Parkhaus direkt gegenüber dem Eingang ab und schnaufte durch. Ich packte mein Telefon ein, steckte das Diktiergerät in die Jackentasche und stieg aus. Inzwischen ist es recht einfach geworden, Bilder von Personen im Netz zu finden. Sogar manch hochrangiger Mafioso hat sich ein Facebook-Profil angelegt. Den Rest erledigt die Bildersuche von Suchmaschinen. Damals war das anders. Ich hatte daher auf meinem Handy Fotos von Lutini sowie ein paar Leuten aus seiner Clique abgespeichert. Oettinger würde ich erkennen. Sein Gesicht war hinreichend markant und bekannt. Aber Lutini? Er sah ziemlich unauffällig aus, keine hervorstechenden Merkmale. Der Gau wäre, bekäme ich gar nicht mit, dass er vor Ort wäre. Überhaupt würde er allein kommen oder mit einem schützenden Trupp um sich. Was wusste ich schon davon, wie Mafiosi sich bewegten? In Akten stand, man musste davon ausgehen, dass Lutini geübt mit Waffen sei, gegen ihn war auch schon wegen Waffenverstößen ermittelt worden. Bis der erste Flieger aus Deutschland landen würde, war noch Zeit. Ich schaute mich um im Flughafen. Ein einfaches Gebäude. Graue, hohe Wände in der Ankunftshalle, nicht viel mehr. An einem Ende führte tatsächlich eine Tür zum Kabuff der Carabinieri. Neben dem Haupteingang ein Zeitungskiosk, am anderen Ende die Bar. Heute strahlen Kleiderboutiquen mit Effektbeleuchtung ihr Licht aus. Uhrenläden wollen ein einzigartiges Einkaufserlebnis vermitteln, in einem rundweg modernisierten Bau mit viel Weiß und Glas. Der Raum damals wäre für einen Mafia-Thriller viel besser geeignet gewesen. Er bot kaum Ablenkung. Ohne Glitzergeschäfte, die über einen Provinzflughafen hinwegtäuschten, dafür ehrlich, aber eben auch ohne Ablenkung von mir, der ich in der Schalterhalle herumlungerte. Manchmal spuckten die Schiebetüren einen ganzen Schwall Ankommender aus, und ich musste all meine Konzentration aufwenden, um die Menge an Gesichtern zu mustern. Bei den ersten beiden Fliegern kam ich mir noch halbwegs normal vor. Nach wenigen Stunden fühlte es sich ziemlich bescheuert an, dazustehen und Passagiere zu scannen. War kein Flugzeug zu erwarten, setzte ich mich in mein Auto oder hielt mich zumindest außerhalb der Ankunftshalle auf, um nicht über die Maßen aufzufallen. Irgendwann fing die Frau am Kiosk ein Gespräch mit mir an. Ich tischte ihr, notgedrungen, eine Lügengeschichte auf, dass ich eine Freundin überraschen wolle. Dann war es Abend. Kein Flug aus Germania würde mehr landen. Der Samstag hatte schon mal nichts gebracht. Enttäuscht fuhr ich zu meiner Pension, in dem Wissen, dass der kommende Tag genau die gleiche Mischung aus Eintönigkeit und Anspannung für mich bereithalten würde. Rechtzeitig vor der ersten in Frage kommenden Landung nahm ich mein Frühstück in der Bar ein. Ich weiß heute nicht mehr genau, wie viele Flüge aus Deutschland angekündigt waren. Sicher aber war, dass am späten Nachmittag noch ein Flug eintreffen sollte, aus Stuttgart. In ihn setzte ich meine Hoffnung. Um die Mittagszeit betraten zwei Gestalten den Flughafen. Gekleidet wie Geschäftsleute, dunkle Anzüge, elegante Schuhe, Sonnenbrille, standen sie lange an der Wand gelehnt da. Viel zu sagen hatten sie sich nicht. Stattdessen beobachteten sie alles. Mussten sie schauen, ob die Luft rein war? Ich bemühte mich, sie zu mustern, ohne von ihnen gemustert zu werden. Sie strahlten eine Art von Kälte aus, auch wenn schwer auszumachen war, weshalb, hielten sich stumm die Gesichter entgegen. Wie lange das ging, ich kann es nur schwer schätzen. Lange genug, um mich zu beunruhigen, gut und gerne eine Stunde. Sie verschwanden, ohne dass ich eine Erklärung für ihre Anwesenheit ergeben hätte. Früher Nachmittag. Nur noch ein Flug stand aus. Ich versuchte, mich auf die gekaufte Zeitung zu konzentrieren. Zum Glück hatte die Verkäuferin im Kiosk gewechselt. Ich bildete mir ein, dass die Zeit schneller verstrich und ich als Tourist durchging. Endlich wies die Anzeigetafel den Stuttgarter Flieger als gelandet aus. Wieder betrachtete ich gründlich den Schwall, den die Schiebetür ausspuckte, und wieder nichts. Die Abstände, mit denen die Flügel der Glastür auseinanderfuhren, wurden größer. Die Passagiere tröpfelten langsam aus, bis sich die Tür gar nicht mehr öffnete. Ich sah mich um. Einmal glaubte ich, Lottini gesehen zu haben, doch ich hatte mich getäuscht. Das durfte doch nicht wahr sein. Keine Spur von Oettinger, keine Spur von Mario Lottini. 5 Stunden Fahrt, 2 Tage rumstehen, für nichts. Ich setzte mir noch eine allerletzte Frist. Dann schlenderte ein Mann von draußen herein. Ich blickte ihn kurz an. Nicht zu groß, die Haare könnten auch passen. War er Lottini? Der Typ blieb im Eingangsbereich der Halle stehen. Er wirkte wie ein Fußballkumpel, nicht wie ein Gangster. Ich war mir unsicher. Aus der Entfernung studierte ich ihn eingehend. Nein, er war es nicht. Der Typ ähnelte ihm nur, mir nicht. Ich beschloss nun wirklich zu gehen. Aber dann glitten die Glastüren, durch die die Ankommenden geschritten waren, noch einmal auseinander. Heraus schlenderte ein Paar mit Kind, offensichtlich Deutsche. Ich erkannte in dem hochgewachsenen Mann einen Rechtsanwalt aus dem Freundeskreis um Günther Oettinger wieder. Die 3 gingen an mir vorbei. Der Mann, den ich als Mario Lottini ausgeschlossen hatte, beeilte sich, den 3 entgegenzukommen, begrüßte sie herzlich. Er war es. Seine Anwesenheit machte mich schlagartig nervös, obwohl er sich natürlich keinen Deut um mich kümmerte, warum auch, aber dennoch. Er begleitete seine Gäste hinaus. Ich zögerte, folgte mit Abstand. Die kleine Gruppe genoss unweit der Tür für einen Moment die Sonne. Ich postierte mich wenige Meter daneben. Die Luft roch nach aufgeheiztem Asphalt. Mario Lottini wendete sich abwechselnd zu beiden hin und berichtete vom Saisonausklang auf seiner Anlage. Allerfeinstes schwäbisches Gastarbeiterdeutsch drang an mein Ohr. »Heute kamen noch 4 Leute, morgen kamen noch 3 Leute. Das ist nicht so viel. Jetzt ist es vorbei. Ab September ist tote Hose. Jetzt ist Ende September, da ist so schön. Oder Mai, Juni, da kommt keine Sau.« Von Günther Oettinger keine Spur. Die wichtigsten Dinge waren gesagt und Lottini führte seinen Besuch zum Parkhaus. Der mutmaßlich wichtigste Mafiosi Stuttgarts wirkte umgänglich, harmlos, wie eine dieser Personen, die man ohne zu zögern nach dem Weg fragt. Im 2. Stock lud er das Gepäck in den Kofferraum seines Wagens. Alle stiegen ein. Ich drückte mich hinter einen Wagen. Der Mafioso und seine Gäste fuhren an mir vorbei Richtung Ausgang. Übrigens nicht in einem teuren Auto, sondern einem normalen Mittelklassewagen. An jenem Samstag, an dem ich in Bari auf ihn wartete, wurde in Stuttgart bekannt, dass Günther Oettinger künftig als EU-Kommissar wirken und sich um Energiefragen kümmern werde. 2023 sagte Oettinger auf die Frage der Journalistin Helena Piontek übrigens, er habe nie geplant, nach Kalabrien zu reisen. Sie hatte vor der Veröffentlichung des Podcasts Mafialand ein längeres Gespräch mit ihm geführt, um über Mario Lottini zu reden. Teile dieser Unterhaltung sind in der 8. Folge des Podcasts veröffentlicht worden. Mario Lottini würde ich niemals wieder begegnen. Die große Geschichte hatte sich in diesem Moment auch erledigt. Erst viele Jahre später sollte ich ein Foto von ihm im Trainingsanzug zugeschickt bekommen. Lottini in irgendeinem italienischen Polizeirevier, der Beginn eines gewaltigen Schlags gegen die 'Ndrangheta, gerade auch in Deutschland. Fast auf den Tag genau 10 Jahre nach unserer Begegnung in Bari verurteilte das Gericht in Catanzaro Mario Lutini in erster Instanz zu 10 Jahren und 8 Monaten Haft. Am 25. September 2019 unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung. Damit waren exakt 28 Jahre und eine Woche vergangen, seit ihn ein deutscher Kronzeuge in seiner Vernehmung erstmals schwer als Mafioso belastet hatte. 28 Jahre, in denen Mario Lutini Gäste bewirten und Geschäfte machen konnte. 28 Jahre, in denen Mario Lutini Teil dieser Gesellschaft war, sowie hunderte anderer Mafiosi in Deutschland.